Therefore, since this cabinet deified Park Bong-joo, besichtigte das Vereinigte Elektrolokomotivenwerk Kim Jong-tae. Erkundigte sich ausführlich nach dem Produktionsstand des Werkes und ermutigte die Arbeiter, die einen großen Aufschwung bei der Produktion herbeiführten. Auf einer Beratung wurden die Maßnahmen dazu ergriffen, die Elektrolokomotiven gestützt auf die einheimischen Rohstoffe und Materialien zu bauen. Außerdem suchte der Regierungschef das Vereinigte Eisenhüttenwerk Fanghe auf und wies daraufhin, die Produktion von Eisen aus einheimischen Rohstoffen zu steigern.